Die meiste Zeit ist unser Gehirn damit beschäftigt, unser Überleben zu sichern. Dementsprechend bewertet es unsere Umwelt ständig nach den Kriterien bedrohlich oder hilfreich. Für die Verarbeitung von Geschichten hat es ebenso nur zwei Modi, etwas indirekter. Ist sie hilfreich oder nicht? Macht das, was ich da erzählt bekomme, mein Leben besser? Oder hilft es mir sogar beim Überleben? Diese existenzielle Wachheit ist die Wirkung der biochemischen Cocktails, die in unseren Köpfen gemixt werden. Das, was wir fühlen, wenn wir eine Geschichte spannend finden oder furchteinflößend, unterhaltsam oder berührend, wenn wir uns also auf Leben und Tod mit den Figuren identifizieren, ist das Ergebnis von Botenstoffen. Dabei handelt es sich um physiologische Prozesse, die unweigerlich beim Zuhören von Geschichten in Gang gesetzt werden. Wenn Sie eine gute Geschichte hören, setzt Ihr Gehirn vor allem vier Botenstoffe frei, um die Aufnahme der vielleicht lebenswichtigen Informationen zu erleichtern. Der erste Botenstoff namens Cortisol sorgt für die Gebanntheit, die wir spüren, wenn beispielsweise der Bombenentschärfer William James in Tödliches Kommando, The Hurt Locker, 2009, 2 Sekunden vor Ablauf des Countdowns zwischen dem roten oder grünen Kabel entscheiden muss. Er führt dazu, dass wir die Faust ballen, kurz bevor Neville Longbottom in letzter Sekunde den Kopf von Lord Voldemorts Schlange Nagini abschlägt und dass uns das Herz beinahe stehen bleibt, wenn wir sehen, wie SS-Offizier Hans Lander in Inglourious Basterds von 2009 mit einem Landwirt ein Glas Milch trinkt und auf Französisch parliert, während genau unter ihnen, unter den Dielen des Bauernhauses, eine dort versteckte jüdische Familie keinen Mucks machen darf, um nicht entdeckt zu werden. In all diesen Momenten wird Cortisol ausgeschüttet, als Reaktion auf einen alarmierenden Reiz. Dieses Stresshormon soll uns auf Kampf oder Flucht vorbereiten. Schon beim Hören einer Erzählung reagieren wir auf die potenzielle Bedrohung, mit der die Charaktere konfrontiert sind. Cortisol versetzt uns gerade so sehr in Unruhe, dass wir gezwungen sind, an der Situation etwas zu ändern, oder dass wir geradezu flehen, die Protagonistinnen mögen etwas an der Situation ändern. Zweiter Stoff.